Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 136. Schöne Woche, was? Ja, auch für Android-Nutzer. Jede Menge Gerüchte kamen wieder auf der World Mobile Congress. Ich hoffe, ich habe das mal richtig rumgesagt. Steht ja vor der Tür. Ja, entsprechend kochen da Gerüchte hoch. Aber ich habe auch wieder ein paar interessante Themen für euch, die ihr hoffentlich verschlingen wird. Unter anderem hat auch der Markus wieder was beizutragen, diesmal über Smartphone-User-Treffen. Aber jetzt erstmal kurz was mich die Woche besonders, naja, ich würde nicht sagen geärgert hat, aber wo mir besonders ins Auge gesprungen ist. Ja, also das Motorola X-Phone, ja, und die Gerüchte darum, ja, die können meiner Meinung nach ganz schnell nach hinten losgehen. Das Motorola X-Phone wird momentan auf vielen Seiten, auf vielen Android-Fan-Seiten als das ultimative Regenbogen-pupsende Einhorn, ja, propagiert. Und man weiß noch gar nicht, was es überhaupt ist. Man weiß noch nicht mal genau, ob das kommt. Ja, ich meine, es wird langsam, fangen auch Googler an, darüber zu sprechen. Von daher muss schon was dran sein an dem X-Phone. Aber wann, wie? Da wird spekuliert, ja, dass zum Beispiel während der Google I.O. Mitte Mai vorgestellt wird. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Möglicherweise wird da schon was angekündigt, aber ich glaube, geliefert werden kann das noch nicht. Es sei denn, Motorola hätte das schon vor der Übernahme geplant, ja, von Google. Und naja, was dem alles so angedichtet wird, was es an Leistungsdaten haben soll, da ist also, ich weiß auch nicht, wie man das jemals erfüllen soll. Ja, und ich glaube, da werden einige Leute halt auch wieder etwas enttäuscht sein. Ne? Das so früh, in dem frühen Stadium wird schon so viel dem X-Phone zugesprochen und keinerlei Informationen sind eigentlich sicher. Ja? Das ist, ich weiß nicht, das wird richtig ins Blaue hinaus spekuliert und dann wollen das die Leute haben, ja, mein Tablet hat eben gerührt. Oh je. Das wird von einem Spiel kommen. Tapped Out, werde ich nachher noch was dazu sagen. Mann. Und ich weiß wirklich jetzt also überhaupt nicht, ja, wie das X-Phone hier diese Versprechung jemals erfüllen soll. Also das ist einfach der Wahnsinn, ja, was da momentan abgeht. Ja, was weiß man eigentlich? Ja, gar nichts. Ne? Es wird spekuliert, dass es mit Keyline Pi kommt. Das wäre dann ein neues Android. Angeblich entweder Android 4.5 oder 5.0. Ja? Keyline Pi. Das alleine ist ja schon ein ziemliches Gerücht. Ja, würde ich mal sagen, dass es bis dorthin fertig wäre. Also, auch das ist schon wieder, also ein Gerücht auf ein Gerücht, ja, das ist jetzt richtig interessant. Es soll ein 5 Zoll Display haben mit 1080p. Das ist, also jetzt ist schon wieder diese Notification hier bei dem Tapped Out. Oh, nicht mehr. Schlimm. Aber auf jeden Fall 5 Zoll Display, soll es haben 1080p. Und, ja, genau. Und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was man einigermaßen mit gutem Gewissen sagen kann. Dann wird noch gesagt, 12 Megapixel Kamera, ja, ein 3300 mAh Akku und ein Quad-Core Tegra 4. Gut, das ist nicht abwegig. Ne? Ja, gut. Jetzt, ich könnte jetzt etliche weitere Punkte bringen. Aber ich denke mal, das können wir uns sparen, weil eben noch gar nichts fest liegt. Vielleicht erfahren wir bei der Google I.O. 2013 jetzt mehr im Mai. Aber ich glaube nicht, dass es dann das Handy bereits schon zu kaufen gibt. Das würde mich doch sehr, sehr wundern. Und ja, alles andere müssen wir dann sehen. Aber Sinn, warum ich das jetzt angesprochen habe, Leute, schraubt eure Erwartungen nicht so hoch, schraubt die zurück. Das kann gar nicht alles sein, was dem Teil schon im Internet alles angedichtet wird. Das wird nicht das ultimative Nonplusultra-Handy werden, zumindest nicht so in der Form, wie das jetzt im Internet dargestellt wird. Mag sein, dass es das beste Handy auf dem Markt wird, aber das, was ich da schon gelesen habe, es ist ja unmöglich. Ja, das ist einfach nicht machbar. Da würde das Handy ja 2.000-3.000 Euro kosten. Das kann nicht sein. Das wird niemals passieren. Ja. Und deswegen müsst ihr da schon ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben, sonst seid ihr dann beim Erscheinen von dem Telefon wirklich herb enttäuscht. Das ist immer das Schlimmste, wenn wirklich ein gutes Telefon rauskommt und man ist enttäuscht, weil man einfach viel mehr erwartet hat durch die Gerüchte, die es vorher gegeben hat. Das ist mir selbst schon passiert und ich finde das immer sehr, sehr traurig. Jetzt komme ich, beziehungsweise der Markus kommt jetzt mit seinem Thema über Smartphone-User-Treffen, wollte er schon mal was erzählen und jetzt hat er sich da ein Herz gefasst und wollen wir mal anhören, was er dazu zu sagen hat. Ja, damit auch von mir herzlich willkommen im Antcast. Ich habe es ja bereits vor 14 Tagen gesagt, ich wollte mal einen kurzen Beitrag machen zu Smartphone-User-Treffen. Die gibt es nämlich durchaus in einigen Regionen Deutschlands. Ich muss sagen, an 3 Treffen habe ich selbst schon teilgenommen. Eines davon findet allerdings nur 1 bis 2 Mal im Jahr statt, die anderen beiden monatlich. Und ich könnte mir vorstellen, das gibt es auch in anderen Regionen, in anderen Bundesländern. Insofern, da kann eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, mal entsprechend Ausschau halten. Letzte Woche hat es nicht geklappt mit dem Beitrag und ich denke mal, auch nächste Woche könnte es knapp werden. Und ja, im März bin ich dann ohnehin im Urlaub, also so richtig regelmäßig fürchte ich, werde ich erst nach Ostern wieder beim Antcast mit dabei sein. Aber schauen wir mal, vielleicht kriege ich vom Mobile World Congress und oder von der Cebit noch einen Beitrag hin. Das wird sich zeigen, aber da ich die Messen selbst auch besuche, auch dienstlich, könnte es da problematisch werden. Warten wir es einfach mal ab. Smartphone-User-Treffen, muss ich sagen, ist eine spannende Aktion, zumal man so dann sich da auch mit Gleichgesinnten mal austauschen kann, mal nicht nur virtuell über Internet, sondern auch wirklich mal gemeinsam am Stammtisch. Jeder bringt sein Device mit oder auch mehrere und zeigt dann mal so, welche Apps hat wer auf welchem Gerät installiert, beziehungsweise ja, wie welchen Launcher, wenn es um Android geht, hat man installiert. Man hat natürlich die Möglichkeit, sich auch mal die Geräte der jeweils anderen Teilnehmer auf dem Treffen anzusehen, um möglicherweise dann selbst auch eine Kaufentscheidung zu treffen für das nächste Smartphone, für das nächste Tablet oder welches Zubehör möglicherweise kommt in Frage. Man bekommt die ein oder andere Anregung, das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Eines der sozusagen dienstältesten User-Treffen veranstaltet Henning Gajek, den kennt man ja auch als Fachjournalist im Mobilfunkbereich, www.gajek.de wäre seine Adresse und 1 bis 2 Mal im Jahr veranstaltet er ein Mobilfunk-User-Treffen im Wald zwischen Bad Dürkheim und Kaiserslautern. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst, denn dort, wo das Treffen stattfindet, gibt es keine Mobilfunkversorgung. Das kriegt man im ersten Moment einen Kulturschock und sagt sich, da macht's ja eigentlich gar keinen Sinn. Doch, genau das macht Sinn. Denn wenn ich ein entsprechendes User-Treffen dort veranstalte, wo beste Funkversorgung herrscht, daddelt eigentlich jeder auf seinem Gerät herum. Das kennt man ja. Und wenn eben besagte Funkversorgung nicht gegeben ist, dann kann man sich doch auf die anderen Teilnehmer viel besser konzentrieren, auf den Erfahrungsaustausch, auf die Geräte und man redet miteinander. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und ja, ich denke mal, wir werden es hier im Ancast bekannt geben, wenn das nächste User-Treffen von Henning Gajek stattfindet. Dieses Treffen zeichnet sich dadurch aus, dass es a. nur relativ selten stattfindet, b. Henning schafft es eigentlich immer wieder auch interessante Gäste an Land zu ziehen, bis zu Geschäftsleitungsebenen von Mobilfunknetzbetreibern, Produktmanager von Gereteherstellern und ähnliches. Das ist also durchaus immer eine ganz spannende Aktion. Tarifexperten, die Pressesprecherin von Simio war schon mit dabei und. Also das ist wirklich eine spannende Aktion. Dann gäbe es 2 Treffen, die ich sehr empfehlen kann, die monatlich stattfinden. Das erste Treffen findet in Berlin statt, von den Mobile-Usern Berlin-Brandenburg, die hervorgegangen sind aus dem Pocket-PC-Club Berlin-Brandenburg. Pocket-PC, das kennen wir alle, das ist die alte Windows-Mobile-Riege, Windows-Mobile, der Vorgänger vom heutigen Windows-Phone. Und auch zu diesen Zeiten habe ich an besagtem Stammtisch teilgenommen, regelmäßig, weil damals war ich beruflich bedingt unter der Woche eigentlich immer in Berlin. Heute schaffe ich es meistens so ein bis zweimal im Jahr an diesem Treffen teilzunehmen. Es findet monatlich statt und zwar immer am dritten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Restaurant Eldorado am Kurfürstendamm 203 bis 205. Und heute ist das auch kein Windows Phone oder Windows Mobile Treffen mehr, sondern ein aller Betriebssysteme Treffen sozusagen. Und die überwiegende Mehrheit der Leute hat natürlich entweder ein Android-Gerät oder ein iPhone respektive iPad. Windows Phone trifft man dort, ja, ein, zwei Leute haben auch ein Windows Phone. Man trifft ganz selten als Exot sogar noch ein altes Windows Mobile Gerät auch am Stammtisch an. Aber ansonsten konzentriert sich doch auf die beiden großen Betriebssysteme. Das zweite Treffen ist die Palm User Group Frankfurt, auch unter pug-frankfurt.de zu finden. Das klingt natürlich nach Palm, das ist auch Palm oder war Palm, muss man eigentlich sagen. Denn hier dominiert mittlerweile ganz klar Android. Es ist ein Treffen, das generell auch für die Nutzer aller mobilen Betriebssysteme offen steht. Ganz gleich, ob es Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Symbian oder was auch immer ist. Man trifft auch in der Regel dort im Prinzip Nutzer mit allen Betriebssystemen an. Auch ein altes WebOS-Gerät ist meistens noch mit am Tisch dabei. Und es ist eigentlich wirklich sehr spannend. Also das letzte User-Treffen fand gerade am vergangenen Mittwoch statt. Und da hatte ich mal neben den Androiden auch mal die aktuellste BlackBerry-Hardware dabei, was insofern ganz spannend war, als das BlackBerry Z10 in Deutschland noch gar nicht erhältlich ist momentan, fand große Aufmerksamkeit. Ein User war ganz stolz auf sein neues Nexus 4 und ein Lenovo IdeaTab A2107 7 Zoll Android-Tablet hatten wir mit am Tisch, noch Ice Cream Sandwich drauf, aber das Spannende an diesem Tablet, es ist ein Dual-SIM-Tablet. Das ist also auch eine interessante Sache, dass es jetzt nicht nur Telefone, sondern auch Tablets mit Dual-SIM gibt, kostet 199 Euro. Fand ich insofern ganz interessant, aber eigentlich gerade bei Daten ist es ja so, dass man oft das Problem hat, wo ich gerade bin, ist mein Netz zufällig nur mit GPRS vertreten, anderes Netz vielleicht dann doch mit UMTS und dann schaltet man gerade die Daten-SIM um und kann weiter surfen mit vernünftiger Geschwindigkeit. Insofern finde ich das eigentlich ganz interessant. Das PUG Frankfurt Treffen, PUG User, also Palm User Group Frankfurt Treffen, findet immer am zweiten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr statt. Und zwar im Restaurant Adler, das ist in Frankfurt-Ginheim, unweit des Ginheimer Spargels, des Frankfurter Vermeldeturms, Ginheimer Hohl 2a. Das ist die Adresse und pug-frankfurt.de. Das wäre auch die Homepage für das Treffen. Da, muss ich sagen, nehme ich persönlich relativ regelmäßig teil. Es klappt nicht jeden Monat, im März zum Beispiel urlaubsbedingt nicht. Im April könnte es sein, dass ich dann beruflich bedingt in Berlin bin. Aber ich denke mal, spätestens im Mai werde ich da wieder auf jeden Fall mit dabei sein. Und da kann man sich eigentlich sicher sein, man kann fachsimpeln wirklich über alle mobilen Betriebssysteme. Nexus 4, Nexus 7 haben wir meistens mit am Tisch. Ich hatte letztes Mal, wie gesagt, die Blackberries dabei, aber auch die LTE-Phones wie HTC Velocity 4G und HTC One XL. Also insofern immer ganz interessant. Samsung Galaxy S3 mit und ohne LTE, mit und ohne Root und entsprechender Modifikationen etc. pp. Also das ist auch nicht immer ganz spannend. Man kann es eigentlich wirklich jedem, der noch nicht auf einem solchen Smartphone-User-Treffen war, nur ans Herz legen, vielleicht mal an einem solchen teilzunehmen. Wenn man ein bisschen danach sucht, vielleicht nach Pocket-PC oder nach Palm möglicherweise, findet man auch diese Treffen, die wie gesagt heute dann nicht mehr aufs Betriebssystem begrenzt sind, sondern allen Mobile-Usern sozusagen offen stehen. Und wie gesagt, meistens findet man überwiegend natürlich Apple und natürlich Android. Das hält sich etwa die Waage. In Berlin sind zum Beispiel mehr iOS-User dabei, in Frankfurt mehr Android-User. Also insofern hält sich so ein bisschen die Waage. Aber es ist, denke ich mal, für alle Beteiligten ganz interessant zu gucken, wer hat welche Apps, wer hat welche Modifikationen auf seinem Gerät, wer hat welchen Launcher installiert, wer hat welches Zubehör. Zum Beispiel fand ich interessant, von Samsung gibt es so einen kleinen Bluetooth-Stift, sieht aus wie ein kleiner Kugelschreiber, ist aber eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Endeffekt. Also eigentlich ein Telefonhörer von Samsung, der natürlich auch mit jedem anderen Smartphone spielt, kannte ich persönlich vorher noch nicht, habe ich in Frankfurt auf dem User-Treffen kennengelernt. Das finde ich auch eigentlich immer ganz spannend, ganz interessant. Also insofern, ich finde, es lohnt sich, und wer noch nicht da war, möge doch vielleicht dann auch mal nach einem entsprechenden Treffen in seiner Region via Internet Ausschau halten. So viel dann für heute von mir. Ich gebe zurück zum Rio, und ich denke mal, vor dem Urlaub im März hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Nächste Woche wahrscheinlich nicht, möglicherweise dann in der übernächsten Woche. Zurück zum Rio und tschüss. Gut. Also, vielen Dank, Markus, für dieses, ja, sagen wir mal, Durchleuchten von einigen User-Treffen. Ja, vielleicht spornt es ein paar an, mal zu User-Treffen zu gehen, wenn man denn die Zeit dazu hat. Ja, ich weiß, du nimmst dir die Zeit gerne dafür, weil das auch sehr viel Spaß macht natürlich. Aber vielleicht sollte man so ein User-Treffen auch mal über ein Hangout machen. Ja, die Google hat da jetzt so ein paar sehr gute Werkzeuge den Leuten in die Hand gegeben, und so ein Hangout mit Event, ja, wo man dann auch noch Bilder und so weiter tauschen kann, so dass auch die Leute, die jetzt nicht unbedingt auf das User-Treffen kommen können, ja, da irgendwo mitmachen können, und vielleicht auch mal ein virtuelles User-Treffen, ja, also ganz ohne reeller Treffpunkt, sondern einfach nur virtuell. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Sache. So, dann kommen wir zu den News. Und da ist mir auch ins Auge gefallen, dass Google jetzt bis Ende des Jahres, voraussichtlich sogar rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen in den USA, eigene Geschäfte eröffnen will. Und das ist schon ziemlich verwunderlich. Bisher hat sich da Google immer zurückgehalten. Ich glaube auch aus gutem Grund, ja, weil Google kann technisch gesehen alles, nur, ja, ich weiß nicht, ob das so beim Verkauf in Geschäften so gut laufen wird. Ich hoffe, sie haben sich da hier profunde Hilfe geholt von Leuten, die sich im Shop-Management und im Verkauf gut auskennen. Ja. Nicht vorzustellen, wenn sowas passiert, in einem, sage ich mal, in einem richtigen Ladengeschäft, so das, was im Play Store passiert mit verschiedenen Grenzen. Nein, da möchte ich gar nicht dran denken. Aber auf der anderen Seite ist es ein logischer Schritt, weil Google braucht mehr Vertriebsmöglichkeiten. Wenn Amazon zum Konkurrent wird, langsam aber sicher, wie man das sieht, ja, und auch andere Firmen immer mehr in den Content-Business einsteigen, dann braucht halt Google ein eigener Vertriebsweg, vor allem auch wenn, wie hier in dem Artikel auch steht, den ich verlinkt habe, hier das Project Glass ausgeliefert wird, ja, die Google-Brille, dann wäre sowas natürlich sehr, sehr erfolgreich, denke ich, wenn es gut gemacht wird, über den Shop zu verkaufen, denn ich weiß nicht, wie das positioniert wird dann in anderen Geschäften, sage ich mal. Da brauchst du schon einen gewissen Hype darum, und das ist immer ein großes Problem, die Firmen davon zu überzeugen, vor allem am Anfang, ein Produkt ins Sortiment zu nehmen, ja, damit es erstmal zu einem Hype wird, ja, also zu hohen Verkaufszahlen kommt und damit einen Trend setzt. Ansonsten bleibt eben nur so Werbung übers Netz, und das ist halt auch, naja, sagen wir mal, nicht so der Brüller immer. Ja. Also die Geschäfte müssen eben das Gerät haben, damit man das als Kunde kaufen kann, benutzen kann. Ja. Nicht jeder kauft online, und deswegen ist es schon gut, wenn die Geräte auch richtig präsentiert werden. Ein ganz großes Problem immer bei, sag ich mal, Produkten, die keine Religion hinten dran haben. Ich meine jetzt wirklich nicht hier so ein jetzt speziell auf einen Anbieter beschränkt, sondern mir ist das zum Beispiel auch schon bei Sony gegen Nintendo aufgefallen. Ja, da kommt es immer drauf an, wie das Geschäft tatsächlich ausgerichtet ist. Sind da mehr PS3-Fans oder Sony-Fans? Sind da mehr Nintendo-Fans? Und je nachdem wird das Gerät entweder schlechter oder besser präsentiert. Und das führt dann dazu, dass in dem einen Geschäft tatsächlich mehr Playstations gekauft werden und bei dem anderen Geschäft tatsächlich mehr Wiis. Ja, das, also das ist auch von den Geschäften abhängig. Und wenn man jetzt so in verschiedenen Elektronikmärkten geht und sieht dann einen riesen Aufbau vom Konkurrenten, ja, und dann haben die Leute da schon einen gewissen Kontakt zu der Firma im Prinzip, auch wenn das lächerlich ist, auch wenn die Mitarbeiter dort meistens überhaupt gar nichts mit der Firma zu tun haben, sondern Angestellte von dem Elektronikmarkt sind. Aber egal, die Leute haben das Gefühl, die können da die Firma greifen, ja, und das ist wichtig und das würde Google, glaube ich, ganz gut stehen. Es gab ein Update von Google Search bzw. Google Now, ja, unter anderem auch eine Spracherkennung über API für Drittanbieter. Das könnte sehr interessant werden. Die Verbesserungen bei Google Now sind auch nicht ganz so ohne. Da gab es zum Beispiel ein Widget, damit man jetzt Meldungen von Google Now auch immer auf dem Screen hat, auf dem Homescreen beispielsweise, ja. Und da, das ist auch eine gute Sache. Und ein paar kleine weitere Änderungen gab es da dann natürlich auch noch. Also das waren jetzt nur die beiden größten erstmal. Ja. Einige neuen Karten sind beispielsweise dazu gekommen. Übrigens, wenn ihr mehr mal oder sehen wollt, was Google Now alles kann, dann stellt mal euer Telefon auf Englisch um und guckt euch dann mal das Google Now an. Dann werdet ihr überrascht sein, was ihr alles auswählen könnt an Karten bereits. Auch wenn trotzdem da noch nicht alle verfügbar sind wegen den regionalen Unterschieden. Also es wird trotzdem nicht alles eingeblendet, auch wenn ihr es auf Englisch stellt. Aber deutlich mehr schon. Das auch für Deutschland interessant ist. Ja. Keine Ahnung, warum das so gehandhabt wird, aber es ist auf jeden Fall mal zu empfehlen, euer Handy auf Englisch zu stellen, habe ich so immer. guckt auf jeden Fall mal bei Google Now rein, was es da alles Neues gab. Und es gab auch ein paar Wartungs-Updates, also Bugfixes. Sollte jetzt auch ein bisschen schneller laufen noch. Das war ja auch dringend nötig. Ich hab's bei mir ehrlich gesagt noch nicht so deutlich gemerkt, dass es schneller läuft. Aber ihr wisst ja, ne? Ich bin ja am äußersten Rand schon wieder. Ne? Was auch noch interessant war, finde ich, das ist zwar jetzt kein großes Funktionsfeature, aber ab sofort gibt's auch die Google Doodles bei Google Now. Also aufpassen, wenn es einen Google Doodle gibt, dann gibt's auch eins für Google Now. Und eine lustige Geschichte, finde ich eigentlich ganz toll. Es mag sein, dass es noch nicht für jeden zugänglich ist, weil das per Server übertragen wird und da werden so nacheinander die Accounts dann freigeschaltet, dass eben die Google Doodles bei Google Now zu sehen sind. Aber die letzte Woche gab es einen riesen Schub und viele, viele Leute sind umgestellt worden, so dass es jetzt richtig in den Mittelpunkt rückt und das Ganze auch aus der Testphase offenbar raus ist. Und deswegen könnt ihr jetzt, wenn ihr Glück habt, schon das Google Doodle, das entsprechende dann sehen, falls, natürlich nur falls eben Google auch ein Doodle momentan hat. Google Doodle, yeah! Muss man ein Lied draus machen, ne? Opera übernimmt den Skyfire Browser, wenn ihr euch das was sagt. Eine kleine eingeschworene Gemeinde hatte ja Skyfire und Opera übernimmt jetzt das Ganze. Opera ist auf dem Weg, übrigens umzustellen auf die WebKit-Basis. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass das eine gute Sache ist, weil dann gibt's fast nur noch WebKit-Browser und nur noch der Firefox. Es gibt keine weitere Alternative mehr, keine große Alternative mehr. Auf der anderen Seite kann ich natürlich hier Opera Software durchaus verstehen, denn die Wartung von der eigenen Engine ist schon ein durchaus zeitaufwendiges Unterfangen und somit hätte man dann eine andere Basis, WebKit-Basis, wo man zumindest nicht alles von der Pike auf neu machen muss und auch warten muss. Von daher kann ich es durchaus verstehen, aber schade finde ich es trotzdem. Was das jetzt für Skyfire letztendlich bedeutet oder für Opera bedeutet, ja, das kann man noch nicht sagen. 50 Millionen Dollar sind da geflossen. Und bis jetzt schon, und wenn der Deal dann komplett abgeschlossen ist, werden es 155 Millionen sein. Ich finde einen Skyfire-Browser eigentlich gar nicht schlecht. Da kann sich hier jemand die Hände reiben. Ja, gutes Geschäft gemacht, finde ich. Weil, ja, sag mal, so arg verbreitet war der Browser jetzt nicht. Aber scheinbar, sagt Opera, da liegt jede Menge Potenzial drin. Und den brauchen wir, um unseren neuen Browser dann eben zu verbessern. Gut, also hopp. Dann wollen wir mal schauen, was daraus wird. Das Sony Xperia Z, das kommt jetzt tatsächlich am 21. Februar diesen Jahres, sprich in wenigen Tagen, da soll es dann in Europa erscheinen. Und das Besondere dann ist, dass das Xperia Z auch durchaus so ein paar Outdoor-Anwandlungen hat. Ist zwar nicht unbedingt jetzt schlaggeschützt und besonders kratzsicher, je nachdem, was man jetzt weiß. Aber zumindest mal wasserfest soll das Ganze sein. Also dürfte es da nicht mehr so schlimm sein, mal das Ding beim Geocachen rauszunehmen und hier im Regen zu benutzen. Und das ist ja schon mal schön. Das Ganze soll dann erstmal wohl nur mit Android 4.1 kommen und dann also ein Update erfahren auf 4.2, das ist, hört sich schon mal nicht sehr gut an. und ich glaube, ich hatte schon mal die technischen Daten erwähnt, glaube ich. Gell? Wenn ich guck mal kurz überreisen so. Also das Teil kommt mit 2 GB Speicher, Qualcomm S4 Prozessor, Pro Prozessor. Wie schon erwähnt, eine wasserfestes Gehäuse, 13 Megapixel Kamera, sehr gut. Und als Bildschirm wird da wieder diese Bravia Engine 2 eingesetzt, beziehungsweise eben als Anzeige Software. Ach, das ist ja alles schon. Hat auch HDR-Video-Funktionalität und mit 146 Gramm gar nicht mal so schwer. Und 30 Minuten kann man es unter Wasser drücken, juhu. Hat dann auch einen HDMI-Anschluss, GPS, CLONASS-Funktion, ich glaube, das heißt aber CLONASS. und MicroSD-Karten-Slot bis zu 32 GB erweiterbar, interner Speicher ist 16 GB und NFC hat das Teil auch, 2300 mAh Akku. Das bedeutet, da dürfte einiges zusammenkommen an Standby-Zeit. Ja. Und man weiß ja, dass Sony-Handys erstmal relativ wenig verbrauchen und auch dann ziemlich schnell aufgeladen sind an Strom. Also das ist gar nicht mal so schlecht, diese Aussicht. Ja, Android 4.2.2 ist eingetroffen, ja. Und aussehen tut das Ganze recht schön, nämlich nicht anders so wie das alte Android 4.2 auch, ja. Aber dennoch kommen da einige Neuigkeiten dazu. Hauptsächlich sind es Sicherheitsverbesserungen, Bugfixes, war auch dringend notwendig, wie man immer wieder gelesen hat. Und es gibt jetzt ein paar Änderungen in den Notifications, vor allem für App-Downloads. Quick-Settings wurden etwas überarbeitet. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel lang auf Wi-Fi und Bluetooth-Icons drücken, um eben an- und auszuschalten. Dann gibt's noch neue Töne für Wireless-Charging und Low-Battery. Naja, also gut. Wenn es betrifft. Vibrations für Notifications. Ja. Das sind jetzt länger. Also wenn ihr das verstanden habt, nochmal in Deutsch. Der Vibrationsalarm für Benachrichtigungen fällt jetzt länger aus. Ja. Also gut. Und was sehr schön ist, finde ich, eine neue Gallery-App lädt wesentlich schneller und das finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil das ist immer ein Problem gewesen. Hoffentlich ist der Unterschied auch recht groß dann. Ich kann es leider noch nicht in echt hier prüfen. Aber was sehr interessant ist, Bluetooth soll jetzt eben verbessert sein, dass es nicht mehr zum Stottern bei Audio-Übertragung geht. Gibt. Das ist also schon mal eine gute Sachen. Also 4.2.2 dürfte auf jeden Fall interessant sein für die Leute, die Probleme hatten bisher mit dem alten Jelly Bean. Und da sind etliche Fehler ausgemerzt. So, Samsung hat schon fast die Katze aus dem Sack gelassen. Ja, Samsung Galaxy S4 ist nicht mehr nur ein Gerücht. Das wird kommen, voraussichtlich wird es vorgestellt werden auf dem Mobile World Congress. Warum stotter ich immer bei diesem Namen? Ja? Da wird es auch noch nicht zu kaufen sein, großen Wahrscheinlichkeit nach, aber interessant ist jetzt, dass Samsung offenbar alles auf diese Karte S4 setzt. Ja. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also Samsung produziert ja auch Teile für Apple beispielsweise und für etliche andere Firmen übrigens auch. Ja. Also in vielen Smartphones sind Teile von Samsung drin. Jetzt hat Samsung ein Problem. Die möchten 100 Millionen Galaxy S4 verkaufen. Das Ding soll einschlagen wie eine Bombe. Und das Problem ist, dass Samsung nicht genug Kapazität hat. Was machen sie also? Sie setzen tatsächlich alles auf eine Karte und leiten die Kapazitäten um für das Galaxy S4. Was bedeutet, dass andere Handyhersteller, insbesondere Apple, vermutlich darunter zu leiden haben, da sie jetzt in der Prioritätsstufe eins nach hinten gerutscht sind und jetzt, siehe an, man glaubt es kaum, die Samsung-Geräte zum ersten Mal hohe Priorität haben, sogar noch vor den Mitbewerbern. Ha! Ja, das war wirklich tatsächlich so, weil eben gerade Apple ein sehr wichtiger Abnehmer war von Samsung. Jetzt gibt's natürlich auch die Gerüchte, dass Apple den Anteil von Samsung-Bauteilen reduzieren will immer weiter, was auch durchaus logisch ist. Und damit bleibt natürlich Samsung die Entscheidung letztendlich, oder wird die Entscheidung letztendlich leichter, zu sagen, okay, dann ziehen wir die Produktionskapazitäten ab für unser Galaxy S4 und fertig. Ja. Und das kann durchaus auch dann zu Verzögerungen führen bei dem nächsten iPhone. Und ob die Rechnung aufgeht, schauen wir mal. Es ist nicht utopisch, diese 100 Millionen zu knacken mit dem S4. Ja. Das Galaxy S3 hat ja 60 Millionen gebracht oder verkauft. Ja. 60 Millionen mal verkauft, das ist auch nicht schlecht. Von daher 100 Millionen wäre durchaus möglich. Und jetzt werden eben diese Kapazitäten umgeleitet, um sich voll und ganz auf das S4 zu konzentrieren. Wow, mutiger Schritt von Samsung, überfällig. Aber mutig. Ja. Uiuiui. Arcos, bekannt von vielen Tablets und auch von dem Gamepad, die machen jetzt auch, oder die wollen jetzt auch, sage und schreibe, Telefone machen. Ja, die hatten nämlich tatsächlich noch kein Android-Telefon. Das soll sich jetzt ändern. 3 verschiedene Modelle sollen jetzt von Arcos auf den Markt kommen und damit sind richtige Handys gemeint, nicht etwa diese Festnetztelefone, die es schon etwas länger gibt von Arcos mit Android, sondern Android-Telefone als Handys sozusagen. Dabei soll es ein 5,2, ein 4,8 und 3,5 Zoll Display-Handy geben. Einmal das Arcos 52 Titanium, 48 Platinum und 35 Carbon. Schöne Namen, muss ich sagen. Das 5,2 Titanium soll eine Auflösung von 480 Pixel haben und ein Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz Prozessor. Und jetzt das Verwunderliche, trotzdem, dass das 4,8 Platinum das kleinere Display hat, soll es nicht nur höhere Leistungsdaten haben, wie zum Beispiel ein Quad-Core mit 1,7 GHz, sondern auch eine höhere Auflösung mit 1280x800 Pixel-Auflösung. Das ist schon komisch. Ja. Und letztendlich das Carbon 3.5, das reiht sich dann wieder richtig ein. 480x320 Display, 512 MB RAM. Das wird also ein Low-End-Handy sein. Ja. Und das soll, so die Gerüchte, für 90 Euro bereits zu haben sein, dieses Low-End-Gerät. Die anderen werden natürlich entsprechend teurer sein. Allerdings, das mit dem 5,2 Zoll Display, dass das nur 800x480 Pixel hat und das 4,8x1280x800 Pixel, das ist schon ein bisschen komisch und wir werden mal das sehen, was da noch dabei rauskommt. Anscheinend scheint auch die Namensgebung da jetzt neu zu sein von Arcos, nämlich das Arcos 116 Platinum ist jetzt ein 11,6 Zoll Tablet werden und wird wohl den Gerüchten zufolge ebenfalls bald kommen für $450 mit einem Quad-Core 1,2 GHz Prozessor und einem hochauflösenden Display. Anscheinend ist da noch nicht mehr drauf und mit 4.1 Jelly Bean. Ja, so ist es. Also gut, da werden wir mal schauen, wie das wird mit den Arcos-Handys. Ich muss sagen, Arcos, habe ich schon öfters gesagt, ja, ist immer ein Blick wert. Die haben sowohl gute als auch schlechte Sachen drin, aber die haben ein paar richtig gute Tablets. Und wenn die Telefone sich eher an den guten Tablets orientieren, dann könnte es wirklich was werden. Das Low-End-Gerät, das, da bin ich mal ganz sicher, das ist bei Arcos dann aber auch wirklich Low-End. So ist es auch bei den Tablets. Die Low-End-Tablets sind wirklich, naja, wirklich übel, vor allem vom Display her, das muss man schon sagen. Aber die High-End-Teile, die Arcos dann hat, sind aber auch dann umso besser. Ja, heute auch noch ganz aktuell gelesen, das LG Optimus G Pro, ja, ist angekündigt worden. Und das kann man schon gleich sehen, ist ein deutlich ja größeres Handy, 5,5 Zoll Display und so gut wie keinen Rand außenrum. Ja, Tatsache. Von der Optik her findest du gar nicht mal schlecht, zumindest das Display, aber vom Gehäusedesign, nein, warum? Warum macht ihr das, Leute? Wollt ihr verklagt werden? Wollt ihr das? Wollt ihr so, ach, jetzt ist fast wieder ein Kraftausdruck gebracht. Wollt ihr so schlecht aussehen wie die Konkurrenz? Ich finde es grottenhässlich. Grottenhässlich von der Form her. Ja, die Idee mit dem fast randlosen Display, die finde ich ja schön, aber ansonsten, ich kann es nicht begreifen, warum man immer dieses hässliche Ding kopiert. Ja. Und also da muss ich schon sagen, LG, wundert euch nicht, wenn ihr dann von einer gewissen Firma in den Hintern getreten bekommt. Ihr hättet es verdient. Ihr hättet es verdient dafür. Die Daten sind natürlich sehr, sehr schön. Ja, 5,5 Zoll Display, wie ich schon gesagt habe, 1080p, ja, wenn man es braucht. 1,7 GHz Quad-Core Snapdragon 600 Prozessor, 13 Megapixel Kamera, auch sehr schön. 2 GB Speicher, 32 GB Festspeicher, ja, Flash-Speicher. Integriert und erweiterbar mit Micro-SD-Karten. Das hört sich gut an. Android 4.1.2 Jelly Bean ist drin und 3140 mAh Akku. Gut, bei dem großen Display muss man mal gucken, wie viel dann Strom verbraucht wird. Letztendlich, ob diese hohe Milliampere-Zahl dann nicht komplett wieder aufgebraucht wird. Ne? Und was immer das auch heißt, es soll Dual-Recording können und Video-Capture-Mode. Soll das sein, der eben ermöglicht, vorne und hinten gleichzeitig die Kameras aufzunehmen. Puh, oh, warum nicht? Fürs Auto bestimmt ganz, ganz lustig, ja. So, da kann man sehen, ja, wie man fährt und gleichzeitig das Gesicht vom Fahrer. Naja, okay. Und dann eben auch ein VR-Panorama-Funktion. Das ist sehr schön, gefällt mir. Also das ist auch für diese 360-Grad-Panoramas, was ja auch bei den Nexus 4 möglich ist mit dem Jelly Bean und ja, gut, sehr schön. LG, tolle Daten, ja, tolle Idee, dass ihr fast keinen Rand mehr habt am Handy, aber die Handyform und dieser eine Button in der Mitte, also muss ich mir wirklich an den Kopf fassen, sieht echt grottig aus und also das sieht man auf jeden Fall, also ich weiß nicht, welcher Richter da sagen würde, das hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Konkurrenz. Ne? Also ich hoffe, dass das Bild vielleicht ja auch nur, kann ja sein, dass es das noch kein offizieller Screenshot ist, ich weiß es nicht genau, sieht zwar so aus, Aber ich hoffe mal, dass vielleicht da noch was getan wird. Ansonsten hagelt es bestimmt gleich wieder Klagen. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Wirklich ärgern. Vic Gundotra, ja, der hat sich auch offenbar geärgert über die schlechten Kameras bei den Smartphones und er verspricht, dass zukünftige Nexus-Smartphones, ab wann zukünftig losgeht, ist nicht gesagt, auf jeden Fall eine wahnsinnig großartige Kamera haben werden. Ja, und das ist doch mal ein Wort. Das wäre schön, weil es werden dringend bessere Kameras gebraucht in den Android-Geräten auf jeden Fall. Und zwar so richtig gut. Ja, ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen, ich meine, die HTC One X beispielsweise haben gute Kamera drin. Ja, da kann man sich nicht beklagen. Ich glaube, das S3 hat auch einigermaßen gute Kamera drin. Aber es ist immer einigermaßen gut. Ich will verdammt nochmal die beste Kamera in einem Smartphone haben überhaupt. Ja. Und vielleicht eine, die sogar schon an die Qualität von einer Point-and-Shoot-Kamera rankommt. Ja, ich weiß, es gibt da massive Probleme und ich weiß auch nicht, ob es jemals ein Smartphone geben wird, das eine normale Größe hat mit Zoom-Funktion. Wie soll das dann auch gehen? Ja, da müsste man höchstens das Zoom innen, ja, machen mit Spiegel, so wie zum Beispiel diese ganz flachen Kameras, die es gibt, ja, von, ich glaube, Casio. Die haben quasi intern eine so ein Spiegelvorrichtung, wo dann eben durch Verändern von der Entfernung der Spiegel eben auch das Zoom geändert werden kann. Aber da würde das Gehäuse natürlich dicker werden. Also wie man das machen soll, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich wird es nie wirklich gehen. Aber die Qualität von der Aufnahme zumindest, wenn es auch nicht mit Zoom geht, aber die Qualität von der Aufnahme, da kann wirklich, finde ich, die Qualität von guten Point-and-Shoot-Kameras durchaus erreicht werden, wenn die Firmen mal einen Schwerpunkt da setzen würden. Ja, natürlich sagen die meisten Firmen, ja gut, es kommt ja hauptsächlich aufs Handy an und das, ja, die Kamera ist Zusatz. Aber wenn man so sieht, was eben in Social Networks alles so abgeht, ja, und die ganzen Programme, eigentlich das, was die Leute überhaupt mit den Handys machen, ist fast immer nur Foto und Video und Foto und Video und an alle möglichen Services schicken, ja. Und dann braucht man doch eine gute Kamera. Und Vic Gundotra sieht das wohl auch so und deswegen fast schon ein Versprechen, dass die nächsten Nexus-Geräte eben eine sehr viel bessere Kamera beinhalten werden. Ich hoffe, es wird bald sein, ja. Vielleicht hören wir was in der I/O 2013. Der Tweet war jedenfalls schon sehr vielversprechend. Was da, beziehungsweise ein Google Plus Posting war es, Tweet, ja, wer macht denn heute noch sowas, ja. Übrigens ein ganz wunderhübsches Bild, bei diesem Posting, ja, auf Google Plus. Wer ist denn das? Ja, kennt er die? Wow. Ich will auch wie Gondotra sein. Aber davon abgesehen, also in einem Kommentar in diesem Post, wo jemand antwortet, hat er da also wirklich sehr euphorisch da diese angekündigt. Und deswegen denke ich, wird da bestimmt auch noch was davon dann letztendlich wahr werden. Ja. Vielleicht hat er ja schon alles geplant, schon alles in der Schublade, weil so hat sich das nämlich auch angehört. Ja, so hat sich das auch angehört. Gut, dann haben wir noch was. Und zwar einmal The Simpsons Tapped Out, eben schon angesprochen, weil diese Applikation ständig hier mit Sound Notifications mir reingequatscht hat. Und ich kann euch sagen, wenn Homer Simpson, wenn ihr was anbaut und er ist fertig und er hört das Gegrunze vom Homer Simpson, das hört sich an wie ein Zombie, das gerade aus einem Tablet rauskommt. Ich bin richtig erschrocken, als ich das erstmal gehört habe. Und auch sonst, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Sachen habt, mit denen ihr fertig seid, dann kommen hier Sound-Notifications. Das heißt, ihr habt das im Standby und ihr kriegt ihr hört irgendwelche Personen sprechen und Geräusche und Grunzen. Das ist total nervig. Also das geht schon mal gar nicht. Ja? Außerdem läuft es quasi immer im Hintergrund weiter und das ist auch absolut unmöglich. Ja? Deswegen bin ich froh, dass es letzte Woche, trotzdem, dass es bei mir nicht gelaufen ist, zur App der Woche gemacht habe. Ja. Ja, denn das wäre eine Katastrophe gewesen. Das hätte ich bereut. Also das heißt, niemals eine App der Woche machen, die man nicht selbst ausprobiert hat. Genau. Ein Glück ist mir ist die Schmachung mal erspart geblieben. Ansonsten ist das Spiel allerdings sehr, sehr schön. Und warum ich das jetzt diese Woche nochmal erwähne eigentlich, weil es jetzt auch für mehr Geräte geht. Ihr hört es hier selbst, ja, an meinem Tablet ist es jetzt. Oder auf meinem Tablet ist es jetzt. Und vorher ging es weder auf dem Nexus S noch auf dem Tablet. Und das ist jetzt eben möglich. Es wurde angepasst. EA hat da schnell reagiert. Gleich nach dem Podcast, so einen Tag später, war bereits das geregelt. Ja, vielen Dank an die EA-Mitarbeiter, die hier regelmäßig zuhören. Es hat funktioniert. Wahnsinn, ja. Und ja, freut mich, dass es jetzt auf beiden Geräten sogar funktioniert. Ich habe es jetzt nur auf dem Tablet installiert, aber auf dem Nexus wird es mir jetzt auch angezeigt, dass es installieren könnte. Sehr schön. Wunderbar. Gut, dann die Community News haben wir mit Audioproblemen bei Podkicker Pro. Das hat der Stefan mal wieder geschrieben und er hat das Problem, dass ich, oder ich lese es einfach mal vor, immer mal wieder sporadisch stellt sich beim Podcast hören die Lautstärke ohne mein Zutun zurück. Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Der Weiß ist ein Nexus 4, OS-Version 4.2.1 und Podkicker Pro als Podcast-Player. Ich sehe da einen Screenshot, den er veröffentlicht hat. Lautstärke steht da höher als Schwellenwertstellen. Wenn Sie über längere Zeiträume hinweg Musik in hoher Lautstärke hören, kann dies Ihr Gehör schädigen. Möglicherweise hängt das damit zusammen, aber das ist nur eine reine Spekulation, dass das immer wieder zurückgestellt wird, wegen dieser Lautstärke. Probier doch mal aus, das einfach auf die Standard, auf die maximale Standardlautstärke zu setzen, ohne dass diese Meldung bestätigt werden muss. Und da mal schauen, ob das dann hier besser funktioniert, ob das dann sich auch wieder zurückstellt oder ob das dann so bleibt. Ja. Ansonsten kann es natürlich auch ein Problem mit dem Podkicker Pro sein. Deswegen, wenn ihr auch diesen Podkicker Pro benutzt, habt ihr auch schon mal das Problem gehabt. Wenn ja, bei welchen Geräten und mit welcher Betriebssystemversion, das wäre interessant zu hören. Leider gab es noch keine Kommentare zu dem Thema, deswegen fürchte ich fast, dass diese Probleme nicht so verbreitet sind, beziehungsweise dass eben nur wenige hier diesen Podkicker Pro nutzen. Deswegen nochmal hier Aufruf, guckt euch mal den verlinkten Artikel an. Wenn ihr da was findet, schreibt es mal in die Comments, das wäre sehr schön. Vielleicht können wir ja dem Stefan da helfen. Dann noch was zum Bezahlen im Play Store. Da war beim Uncast 135 etwas. Und zwar gab es da nochmal was zu dem Bezahlen im Play Store, unter anderem auch wegen WhatsApp. Der Tilo schreibt, hi, zur WhatsApp-Thematik, beziehungsweise generell zur Android-Apps-Bezahl-Thematik. Klar muss Google hier dringend aktiv werden und die angekündigten Guthabengutscheine endlich in die Supermärkte bringen. Ich selbst habe eine Kreditkarte und bezahle auch für Apps. Die Entwickler bringen sehr viel Zeit für die Erstellung der Apps auf. Das sollte man auch honorieren. Die Preise sind ein Witz. Was hat man denn damals schon bei Windows für 2 Euro bekommen? Nichts. Hier bezahlt man einmal eine App und bekommt die ganzen Updates sogar noch kostenlos. Die 79 Cent für WhatsApp sind auch ein Witz. Immerhin kann ich damit sämtliche Daten, Text, Bilder, Kontakte, Videos und so weiter übertragen. Wer einmal einen Server betrieben hat, der weiß auch, dass bei einem solchen Datenaufkommen auch richtig Geld in die Serverinfrastruktur stecken müssen. Ja, klar, zum WhatsApp sage ich, das kannst du auch alles ohne die 79 Cent für WhatsApp machen, nämlich mit Gtalk, mit Mail und mit diversen anderen Tools, die bereits schon drauf sind auf dem Handy von beim Kauf. Ja. Also von daher, klar, und es ist auch halt ein genereller, so eine generelle Schwelle, die da eben überschritten wird, ja. Die meisten Leute, die WhatsApp nutzen, nutzen die App eben kostenlos. Die würden das nicht installieren, wenn es das kosten wird. Einfach, weil sie es vielleicht nicht dürfen. Ja. Zweitens ist es auch so, dass das da wiederkehrende Kosten sind. Wie gesagt, die Kosten selbst, da gebe ich dir vollkommen recht, 79 Cent ist ein Witz. Ja. Und das werden auch sicherlich einige dann bezahlen, um das weiter nutzen zu können, aber nicht die normalen Anwender, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also WhatsApp wäre niemals auf dieses Niveau gekommen, wenn es von Anfang an was gekostet hätte. Klug gemacht, jetzt sind einige Leute angefixt, ja, aber trotzdem wird es nicht den wird es nicht dazu führen, dass diese Nutzer weiterhin eben WhatsApp nutzen, sondern ist eventuell umsteigen auf eine andere kostenlose Alternative, wo es noch in der meiner Meinung nach sehr unnützen Form, ja, von WhatsApp auch noch andere Sachen gibt, beispielsweise KakaoTalk, ja, oder etliche andere, ja, wenn man dann unbedingt so eine App haben muss. Also da wird sich dann ein bisschen ausdünnen oder die Leute gehen eben auf GTalk beziehungsweise ich will nicht sagen auf GTalk, sondern auf das zurück, was eben auf dem Handy installiert ist. Das ist nämlich bei iPhone eben auch was anderes, FaceTime beispielsweise, ja. Und ja, dann haben wir natürlich wieder ein Problem, ja, mit den unterschiedlichen Geräten. Aber wie gesagt, letztendlich E-Mail kann man alles dranhängen, auch Dateien, ja, ZIP-Dateien, alles. Und ja, E-Mail-Adresse hat jeder. Gut, aber egal, darum geht's eigentlich nicht. Es war ja hauptsächlich wegen dem Bezahlen. Und da gebe ich dir auch absolut recht, da muss Google unbedingt was machen und die Guthaben-Gutscheine, ja, die würde ich gern mal sehen. Die würde ich gern mal haben. Ich würde sogar gerne mal anderen Leuten so einen Gutschein schenken. Ich kenne nämlich sehr viele Leute, die entweder gar keine Kreditkarte haben, also auch nicht haben wollen, ja, die lehnen das prinzipiell ab. Gibt's ja leider in Deutschland noch. Und auch Leute, die, obwohl sie eine Kreditkarte haben, niemals ihre Daten irgendwo in einen Shop eingeben würden. Ob das jetzt Google ist oder Amazon ist oder sonst was, nein, niemals. Ja, es gibt so, es gibt auch immer noch Leute, die kein Homebanking machen. So wahnsinnig ist es schon mit der Paranoia. Aber das ist ja auch ein Thema. Muss man jeder selbst entscheiden lassen. Werden eben die Guthabengutscheine perfekt. Und die müssen jetzt endlich mal raus. Es dauert schon viel zu lange. Google entgeht hier sehr viel Geld. Vor allem, wenn man die Gutscheine auch noch für Musik, Apps und Filme nutzen kann. Ja, also für die ganzen Sachen, was im Play Store außer Hardware zu bekommen ist. Das wäre ein riesen Schub für Google, für den Play Store. Und dann muss ich sagen, wäre es wirklich nur noch eine kleinere Hürde, ja, für diesen 79 Cent für WhatsApp. Wobei ich auch da noch überzeugt bin, dass es viele nicht machen würden. Also ich habe schon mit etlichen Leuten, die unbedingt WhatsApp nutzen wollen, gesprochen und die sagen, also fast alle, also wenn ich was zahlen muss, wenn ich angeschrieben werde, dass ich was zahlen muss, ist es weg. Ja, dann nutze ich das nicht mehr. So lange nutze ich das noch, bis es geht. Wenn es abgeschaltet wird, nutze ich es nicht mehr. Erster. Ja. So sind wir nur die Leute, ja. Ganz klar. Mit den 2-Euro-Apps und so weiter kann ich dir auch recht geben. Also die Preise sind wirklich witzig. Die meisten kosten ja sogar nur 99 Cent und so. Ja. Und da gibt's absolut nichts dran auszusetzen. Ich kaufe auch gern mal eine App im Store. Aber hier haben wir halt auch wieder dieses Problem. Die Wertigkeit. Ja, das ist ein Problem, wo die Leute dann eben sehen, sobald sie was zahlen müssen dafür, dann haben die ganz andere Ansprüche dran. Dann wollen die auch unter Umständen Service und eine gescheite Hilfe und da muss die App auch in korrektem Deutsch verfasst sein, ja, weil die ansonsten die Anleitung nicht lesen können. Und ja, meistens gibt's gar keine Anleitung und die Webseiten, die zu diesen Apps existieren, ja, sprechen wir nicht davon. Bei den meisten Webseiten kriegt man einen Link auf die iPhone-Version und irgendwo steht dann unten klein so Android und die Anleitungen sind eben auch nicht für Android optimiert. Also müssen die Firmen schon noch ein bisschen was tun. Von daher muss ich auch sagen, ja, bei Windows hat man nichts für 2 Euro bekommen, aber der Aufwand von vielen Programmen ist dann doch höher. Und auch wenn wir immer weiterkommen, gerade bei den Spielen, da ist ja Android schon sehr, sehr weit gekommen von der Qualität her. Aber dennoch ist es halt doch was anderes, wenn ich mir jetzt ein Vollpreisspiel hole, Battlefield 3 beispielsweise. Nein, würde ich mir nicht schon wegen dem Kopierschutz, aber trotzdem, ja, nur angenommen, dann kriege ich eben für, ja, 40 Euro kostet es, glaube ich, jetzt mittlerweile. Dann kriege ich halt für 40 Euro ein Vollpreisspiel. Weiß aber, dass ich eben da ein Spiel habe, wo ich viele Monate mit zugange sein kann. wenn ich mir halt, sage ich mal, eine kleine App hole, wie jetzt zum Beispiel dieses Tapped Out, wenn das was kosten würde, hätte ich mir es nicht geholt. Warum? Weil ich genau weiß, das spiele ich ein paar Wochen und dann ist es weg vom Fenster. Ja. Und bei zum Beispiel bei so großen Spielen, die mir auch dann Spaß machen, wie beispielsweise Battlefield 3, da wäre es dann halt sehr viel länger. Genauso für WoW monatlich zu zahlen, ist eine Sache. Ja. Für jedes beliebige 0815 MMORPG monatlich was zu zahlen, das ist wieder was anderes. Ja, und deswegen muss man das auch sehen. Trotzdem kann ich alle nur ermutigen, wenn ihr eine App habt, die ihr braucht, die ihr wollt, die ihr gut findet, warum nicht mal was dafür zahlen wollen? Ja, nicht einfach abschrecken lassen, nicht einfach sagen, nö, ich zahle da nichts dafür. Die Entwickler werden es euch danken und die werden dann auch dafür sorgen, wenn sie von über die Android-Apps Geld kriegen, dass sie die nächste App auch wieder für Android programmieren. Und das müssen wir schon sagen, wenn wir Android helfen wollen, dann müssen wir was kaufen. Ja? Weil die Entwickler, die brauchen Geld. Ja, wenn das professionelle Entwickler sind, die verdienen ihr Geld damit. Und wenn die kein Geld kriegen, dann machen sie keine Android-Programme mehr. Fertig. Ja? Weil beim iPhone klappt's besser mit dem Geld. Momentan noch. Das muss man leider sagen. Und deswegen, ja, wenn ihr Android helfen wollt, gibt Geld aus. Ja? Sonst und anders tut. Kapitalismus live. Ja, so ist das nun mal. Ja. Ja, und weil ich jetzt so schön hier gesprochen habe, dass man doch Geld ausgeben soll, meine App der Woche ist kostenlos. Und ihr werdet es nicht glauben, halt euch fest, Achtung, alle Mann, ja, noch schnell mal einen Schluck Kaffee trinken, ich gebe euch noch Zeit. 3, 2, 1, Pokémon TV, das ist meine App der Woche, tatsächlich, weil es immer noch viele Pokémon-Fans gibt, inklusive mir, ja. 3,4 Megabyte groß ist die App und was macht die? Die zeigt euch tatsächlich Specials und die neuesten Episoden von Pokémon. Wisst ihr eigentlich, wie viele Staffeln es von Pokémon gibt? Ich glaube, das ist die erfolgreichste Zeichentrickserie, ist ja eigentlich eine Anime-Serie, die es auf diesem Erdball gibt, wenn ich das richtig weiß. Moment mal, ich schaue gerade mal, ich habe mir das mal angeguckt, ich glaube 15 Staffeln gibt's. 15 Staffeln, Leute. Ja. Genau. 15 Filme. 15 Filme, die von den einigen, oder die meisten auch im Kino zu sehen waren. Einige davon auch bei uns sogar. Und damit ist es also einer von, wie gesagt, den erfolgreichsten Serien überhaupt. Ich gucke gerade mal, dass ich die Staffelanzahl noch richtig hab. Der 16. Film ist übrigens schon in Vorbereitung. Na, wo ist denn das? Ich hab's das doch gesehen. Mensch, Donnerwetter. Oh Mann, 750 Episoden auf jeden Fall. 750 Episoden von Pokémon gibt es, ja. Und 17 Staffeln sind es. 17 Staffeln. Die letzte hat angefangen, ist jetzt bei Episode 4 im Januar 2013. Und ja, das kann man sagen, bis heute ungebrochen der Erfolg von Pokémon. Und deswegen umso besser, dass man hier eine App bekommt, für die auch in Europa der Zugriff gestattet ist. In Englisch sind diese Folgen allerdings. In Englisch, das ist für manche Pokémon-Fans ein kleiner Punkt, wo vielleicht so ein bisschen Traurigkeit aufkommt, denn die Namen unterscheiden sich dann doch ziemlich stark, vor allem bei den Ur-Pokémons, ja, was da aus so manchen wird, ist schon schade und kann man kaum noch Verbindung sehen von den Namen her, aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich das Grundings von Pokémon erhalten. Und ich denke, für jeden Pokémon- und Anime-Fans, der sich damit abfinden kann, das wird auf jeden Fall ein Blick wert sein. Ich finde es sehr, sehr toll, dass hier die Möglichkeit besteht, kostenlos die neuesten Episoden zu sehen und auch kostenlos die Specials, die Pikachu-Specials beispielsweise. Ja? Und deswegen ist es schon eine ganz, ganz tolle Sache. Die App, auch wenn ich das jetzt hier von Nintendo nicht offiziell sehe, als Anbieter wird The Pokémon Company International, die es auch tatsächlich so gibt in den Namen und offiziell die Lizenzen vergeben darf, wie gesagt, obwohl das hier nicht jetzt nochmal explizit drinsteht, das scheint eine offizielle App zu sein. Auch der Link zur Website ist die offizielle Pokémon-Website. Und die App ist auch schon ein paar Tage jetzt im Market. Und wenn das also keine offizielle App wäre, hier seit 12. Februar, dann hätte da sicherlich Google da schon reagiert, weil Nintendo ist ziemlich arg hinten dran her mit ihrem Copyright. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und das ist dann natürlich eine ganz tolle Geschichte. Entsprechend gut fällt auch die Wertung aus. 4,4 Durchschnittswertung bei der App. Wobei ich mir noch mehr wünschen würde, dass man eine übersichtliche Auswahl hätte von allen Folgen, die es da eben über diese App anzugucken gibt. Hier muss man dann schon fast das schlucken, was auf der auf der Hauptseite quasi zu sehen ist. Da wäre noch ein bisschen Platz für Verbesserung. Aber für die App der App der Woche reicht es auf jeden Fall aus. Und damit wisst ihr, was nach der App der Woche kommt. War's das für heute vom Antcast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Informationen habt oder eigene Voice-Beiträge, könnt ihr die mir schicken. rio@thenetcast.com, das ist die Mailadresse. Ihr findet auch die Community unter oder auf Google Plus. Einfach nur Antcast oben eingeben oder hier auf den Link klicken auf antcast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch alle Links und Informationen. Und bitte immer darauf achten, die Mehrzahl eingeben, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders, aber nicht bei dem Antcast. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bis nächste Woche. Tschüss.